الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب, wir machen inshallah weiter. Ich glaube, wir haben sogar heute den 40. Unterricht inshallah, oder? Abu Shahada? طيب, الحمد لله, ما شاء الله. طيب, wir sind gerade im 8. Hadith von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind beim 8. Hadith von Ibn Umar radiyallahu anhuma, dass Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sagte: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa in fa'alu dhalika عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. طيب, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in den Hadith, also Ibn Umar radiallahu anhu oder von Ibn Umar radiallahu anhuma, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich wurde befohlen oder mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah, das Gebet verrichten, die Zakat und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, dann schützen sie vor mir ihr Blut und ihre Gelder, außer mit das Recht des Islams, und ihre Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt weiter, und von dem, was darauf weist, oder von dem, was beweist, oder was auf die Bekämpfung der Gruppe, die sich weigert, ja, vor, das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten, also von den Beweisen, die darauf hinweisen, ist von dem Koran die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Wenn sie bereuen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann lasst sie frei. Surat Tauba, Vers 5. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Wenn sie bereuen, bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder im Dien. Die Tauba, Vers 11. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, und bekämpft sie, damit es keine Fitna gibt. Ja? Damit es keine Fitna ist und die Religion für Allah ist. Surat al-Baqara, Vers 193, mit der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Und ihnen wurde nur befohlen, dass sie Allah azza wa jalla die Ibadah gebühren, aufrichtig für ihn die Religion, Hunafa, also keine Mushrikin, und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Okay? Bevor wir das weiter sagen, ich möchte darauf hinweisen, dass das, was wir heute sagen, verbunden ist mit das, was wir gestern gesagt haben. Wir reden über die Bekämpfung von At-Ta'ifa al-Mumtani'a. Die Bekämpfung von At-Ta'ifa al-Mumtani'a. Wir haben gesagt, jede Gruppe, ich wiederhole noch einmal für die Leute, die neu sind heute, jede Gruppe, die sich mit Gewalt von einem einzigen Scharia Urteil entzieht. Jede Gruppe, die sich mit Gewalt, die Stärke hat, die Gewalt hat, einen einzigen Scharia-Urteil unterlässt, nur unterlässt, wird bekämpft. Und der Beweis dafür ist der Ijma' der Sahaba bei der Bekämpfung von den Verweigerer der Zakat. Sie haben die Zakat nicht geleugnet, sie haben die Zakat nicht, sondern sie haben die Zakat einfach unterlassen. Okay? Sie haben die Zakat einfach unterlassen. Okay, und sie haben sich der Zakat entzogen, verweigert und somit wurden sie bekämpft. Und wir haben gestern schon gesagt, das ist Ijma' der Sahaba. Wer einen einzigen Scharia beweist, und das ist nicht meine Aussage, das ist die Aussage von Ibn Rajab al-Hanbali und der restlichen Ulama des Islams. Okay? Und Ijma' der Sahaba. Okay? Wenn eine Gruppe einen einzigen Scharia-Beweis, einen einzigen Scharia-Hukum, vor allem die Arkane des Islam, die Säulen des Islams, unterlässt, wird sie bekämpft. Was ist dann mit denjenigen, der es nicht nur unterlässt? Was ist eigentlich mit der Gruppe, die es nicht nur unterlässt, sondern auch sie ändert und verfälscht und sich entzieht davon und eigene Gesetzgebung ausübt und die Muslime bekämpft und sich mit den Muslimen alliert und sich über Allah lustig macht und. Okay, und da, was wir jetzt reden, okay, ist verbunden mit das, was wir gestern geredet haben. Und wer das gestern nicht da war, soll inshallah auf die Aufnahme von gestern zurückgreifen, die ist online, inshallah. Also, Ibn Rajab sagt, und von das, was beweist oder was hinweist auf die Bekämpfung der Gruppe, die sich vor der Verrichtung des Gebets und die Entrichtung der Zakat entzieht oder verweigert, sind diese Beweise, die wir ausgezählt haben. Er sagt weiter, und es ist bestätigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er einen Volk angegriffen hat, yani bekämpft hat, okay, wenn er einen Volk angegriffen hat, hat er sie nicht angegriffen, bis es morgens ist. Okay, so wenn er einen Adhan hörte, dann hat er sich zurückgehalten, ansonsten hat er sie angegriffen, obwohl es die Möglichkeit besteht, dass sie in den Islam eingetreten sind. Okay? Und er hatte seine Brigaden oder seine Armeen immer nahegelegt und befohlen, folgendes: Wenn ihr einen Muazzin hört oder einen Masjid sieht, dann tötet niemanden. Das heißt umgekehrt, wenn ihr das nicht hört und nicht sieht, dann greift an. Okay? Und das ist, betrachtet das, und darüber hat Sheikh al-Islam in Taymiyyah auch geredet, das ist nur bei Adhan. Bei Adhan. Was ist dann mit den restlichen yani Schara'i' und Arkan al-Islam, die Säulen des Islam, und was ist dann mit den Eigenschaften von Allah Azza wa Jal wie Gesetzgebung? Und er schickte Uyaynat ibn Hasan zu einem Volk von Bani al-Ambar. So hat er sie angegriffen und er hörte kein Adhan. Dann haben sie behauptet, dass sie Muslime davor schon waren. Okay? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schickte zu den Leuten von Oman eine Botschaft, eine Schrift, in der stand von Muhammad, der Prophet, zu den Leuten von Amman: Salam amma ba'd. So akzeptiert die Shahada von La ilaha illallah und dass ich Rasulullah bin, verricht und gebt das die Zakat und baut die Moscheen, ansonsten werde ich euch angreifen. Okay? Ansonsten werde ich euch angreifen, überliefert von Al-Bazzar und Tabarani und andere. Okay? So war es allgemein bei den Sahaba und darüber gibt es sehr viele Beweise und wer yani darüber diskutiert, das ist erstens einmal die Aussage von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah und darüber gibt es sehr viele Beweise, die wir ausführen können. Okay? Einen Augenblick bitte. Mein Computer ist irgendwie. All dies weist darauf, das sagt Ibn Rajab weiter, all dies weist darauf, dass das der Zustand der Leute, die in den Islam eintreten, beachtet wird und anerkannt wird, wenn sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Ansonsten wird von ihrer Bekämpfung nicht abgehalten. Und in dies gab es eine Kontroverse zwischen Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma über, wie es in Sahihain, also Bukhari und Muslim, überliefert wurde von Abu Hurairah radiallahu anhu, dass er sagte, als Prophet sallallahu alaihi oder als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starb und Abu Bakr nach ihm Khalifa wurde und die Leute von den Arabern, diejenigen, die Kuffar wurden von den Arabern, sagte Umar zu Abu Bakr, wie kannst du die Menschen bekämpfen, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie la ilaha illallah. So, wer La ilaha illallah sagt, der hat von mir oder vor mir sein Geld und sein Leben geschützt, außer mit deren Recht, außer mit dessen Recht. Und seine Abrechnung ist bei Allah Azza wa Jal. So sagte Abu Bakr, Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zaka, fa inna zakata haqqul mal. Abu Bakr sagte, Wallahi, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Salah und Zakat, denn die Zakat ist das Recht des Geldes, ja? Oder die Pflicht des Geldes. Wallahi, wenn sie mir das Reittier zieht, wenn nur diese Schnur oder wie das heißt, ja, wenn sie mir das verweigern, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hatten, dann werde ich sie dafür bekämpfen. Oder dann werde ich sie für diese Verweigerung bekämpfen. Dann sagte Umar, فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعْرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ. Umar sagt, Wallahi, als ich gesehen habe, dass Allah Abu Bakr von diesem Kampf überzeugt hatte und dass er mit diesem Kampf zufrieden war, dann sah ich, dass es Haq ist. Dann erkannte ich, dass das die Wahrheit ist. Abu Bakr radiallahu anhu nahm oder argumentierte für ihre Bekämpfung von der Aussage, außer mit deren Recht. Ja? Außer yani, mit das Recht von Islam. So wies dies darauf, dass die Bekämpfung von denjenigen, die zwei Bezeugnisse haben, und begehen, dass die Bekämpfung für sie auch erlaubt ist. Okay? Natürlich mit deren Recht. Und von das Recht davon ist, dass man das gibt, das Geld, die verpflichtende Geld hergibt, yani die Zakat. Und Umar radiallahu anhu dachte, dass die bloße Begehung, dass man bloß die zwei Bezeugnisse bezeugt, mit der Zunge, yani, das Blut in der Dunya schützt, weil er sich an das Allgemeine am Anfang des Hadithes festgehalten hat. Wie eine Gruppe von den Menschen gedacht haben, dass wer die zwei Bezeugnisse begeht, damit kommt, yani, dann wird er nicht in den Feuer eintreten in der Akhira, weil sie, yani das ist das, yani Umar hat geglaubt, das schützt in der Dunya, und andere Leute haben geglaubt, das schützt in der Akhira, weil sie in das Allgemeine von anderen Wortlauten, die gekommen sind, festgehalten haben und andere Sachen natürlich vergessen haben. Und die Sache ist nicht so, sagt Ibn Rajab. Dann Umar radiallahu anhu ist davon zurückgekehrt und hat Abu Bakr radiallahu anhu unterstützt und hat ihm auch zugestimmt. Okay? Und dann Nisa'i überlieferte die Geschichte von der Kontroverse von Abu Bakr und Umar mit einer Hinzufügung, nämlich, dass Abu Bakr radiallahu anhu sagte zu Umar, Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah bezeugen und dass ich Rasulullah bin, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Okay? Und Ibn Khuzaimah in seinem Sahih überlieferte dies, jedoch in dieser Überlieferung irrte darin Amran al-Qattan, okay, in der Überlieferung und in Matn, yani in Wortlaut des Hadithes. Dies sagten die A'imma, der Huffaz, yani des Hadithes, davon sind Ali ibn Madini, wa Abu Zar'a, wa Abu Hatim, wa Tirmidhi, wa Nasai. Okay, und dieser Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesem Wortlaut bei Abu Bakr war nicht mit diesem Wortlaut bei Abu Bakr und auch nicht bei Umar, sondern Abu Bakr sagte: Wallahi, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Salah und Zakat, denn Zakat ist das Recht des Geldes. Und dies nahm er, wallahu a'lam, von der Aussage in den Hadith, außer mit deren Recht. Okay? Und dann der anderen Überlieferung, außer mit das Recht des Islams, die Überlieferung, die wir hier haben. So machte er von das Recht des Islams die Verrichtung des Gebetes und die Entrichtung des Zakat. Genauso wie es von das Recht des Islams, dass er die Grenzen Allahs nicht überschreitet. Okay? Und er machte all dies von dem, was ausgenommen wurde in den Hadith, mit der Aussage, außer mit das Recht des Islams. Und seine Aussage, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Zakat, Salah und Zakat, denn der Zakat ist von das Recht des Geldes, weist darauf, dass derjenige, der das Gebet lässt, dann wird er bekämpft. Denn dies ist das Recht des Körpers. Okay? Oder die Pflicht des Körpers. Genauso wie die Zakat das Recht oder die Pflicht des Geldes ist. Und darin ist ein Hinweis darauf, oder darin ist ein Hinweis auf die Bekämpfung der Unterlasser des Gebetes eine Sache, oder darin ist ein Hinweis darauf, dass die Bekämpfung der Unterlasser des Gebetes eine Sache ist, über die es eine Übereinstimmigkeit herrscht. Okay? Weil Abu Bakr machte die Salah, das Gebet, zu einem Grundsatz, mit dem er verglichen hat. Yani er sagte, schau, das ist genauso, wenn jemand einen Unterschied macht zwischen Salah und Zakat, den werde ich bekämpfen. Okay? Weil die Leute haben Zakat damals unterlassen. Er sagt, wo ist der Unterschied? Das ist genauso wie Salah. Also ist Salah bei ihnen eine Sache gewesen, über die es eine Übereinstimmigkeit herrschte. Okay, und das ist nicht in Hadith erwähnt, mit dem Umar argumentiert hat, sondern er nahm es von der Aussage, außer mit das Recht des Islams, genauso wie der Zakat, weil es von deren Recht ist, also von das Recht oder von dessen Recht ist, das Recht des Islams. Und all dies ist von den Rechten des Islams. Okay. Und für die Bekämpfung, für das Unterlassen des Gebets wird auch argumentiert mit dem, was in Sahih Muslim ist, von Umm al-Mu'minin, Umm Salama radiallahu anha, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَا فَتَعْرِفُونَ وَتِنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمْ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلْهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوا. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bei euch werden Anführer oder Herrscher sein. So werdet ihr kennen und auch kritisieren. So, wer kritisiert, der spricht sich frei. Und wer verabscheut, den geht's wohl. Oder der rettet sich ja. Okay? Jedoch nicht derjenige, der zufrieden ist und folgt. Sie sagten, ja Rasulallah, yani das ist über die ungerechten Herrscher. Sie sagten, ja Rasulallah, sollen wir sie nicht bekämpfen? Er sagte, nein, solange sie beten. Okay? Und der Urteil von denjenigen und der Urteil von das Unterlassen der restlichen, Säulen des Islams ist, dass sie bekämpft werden, wie sie bekämpft werden für das Unterlassen der Salah und Zakat. Und das ist hier eine schöne Sache, mit der ich auch yani, die ich auch hier kurz erwähnen möchte. Und zwar, die Murji'a argumentieren oft mit diesem Hadith. Zuerst einmal nehme ich die Argumentation von diesem Hadith, was wir benötigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn sie das Gebet unterlassen, dann bekämpft sie. Okay? Das heißt, hier ist eine klare Sache, dass wer das Gebet unterlässt, vor allem wenn sie eine Gruppe ist, die mit Gewalt ist, oder Gewalt hat oder Stärke hat, dann wird sie bekämpft. Das ist eine übereinstimmende Sache. Aber die Murji'a argumentieren mit diesem Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, solange sie beten. Nein, Ibn Rajab antwortet, man darf nicht gegen die Hukam, die Murtadin heute rebellieren, weil sie angeblich beten. Ibn Rajab antwortet auf diese Schubha, die Murji'a von heutigen Zeit bringen, und sagt, das Urteil von das Unterlassen der restlichen Arkan, Säulen des Islams, ist auch, dass sie bekämpft werden, genauso wie sie bekämpft werden für das Unterlassen des Gebets und Zakat. Und jetzt frage ich eine Frage. Wenn Abu Bakr, und wenn es bei den Sahaba Ijma' war, dass sie die Unterlasser der Zakat bekämpfen, und dass sie die Unterlasser des Gebets bekämpfen, was hätten sie wohl gesagt, wenn jemand Schirk begangen hätte? Und was hätten sie wohl gesagt, wenn jemand gesagt hätte, ich bin der Gesetzgeber? Und was hätten sie gesagt über denjenigen oder die Gruppe oder der Staat oder die Regierung, die At-Tawhid unterlässt? Okay, so ist dieser Shubha oder dieser Hadith ein Argument gegen die Murji'a und nicht für sie. Und für die Detaillierung dafür hat unser Sheikh Abu Muhammad al-Maqdis, sifakallahu asrah, genügend geantwortet. Und Ibn Shihab überlieferte von Hanzala, von Ali al-Asqa, dass Abu Bakr al-Siddiq Khalid ibn al-Walid schickte und befahl ihm, dass er die Menschen für fünf Sachen bekämpft. Wer eines von diesen fünf unterlässt, dann bekämpfe ihn, wie du über die gesamten fünf bekämpfst. Die Shahada, das La ilaha illallah und das Muhammad Rasulullah, die Verrichtung des Gebets und die Entrichtung der Zakat und das Fasten von Ramadan. Und Sa'id ibn Jubair sagte, Umar ibn al-Khattab sagte, wenn die Menschen den Hajj unterlassen würden, dann würden wir sie dafür bekämpfen, wie wir sie wegen Salah und Zakat bekämpfen. Klare Sache? Okay? So, sind diese Worte über die Bekämpfung der Ta'if al-Mumtani'a. Merkt euch dieses Wort. Ta'if al-Mumtani'a, die Gruppe, die sich mit Gewalt oder mit sonst irgendwas oder sich vereint, etwas zu entziehen. Sie muss nicht die Muslime bekämpfen, sie hat Stärke, sie hat Macht. Okay? Sie vereinigen sich auf etwas, dann werden sie bekämpft. At-Ta'if al-Mumtani'a nennt man das. Die Verweigerer, die Gruppe der Verweigerer oder die entziehende Gruppe. Okay? So sind diese Aussagen, sagt Ibn Rajab, über die Bekämpfung der At-Ta'if al-Mumtani'a, die sich von etwas entzieht, von diesen Pflichten. Was aber die Tötung von den einzigen, der sich von etwas entzieht, der etwas unterlässt, so sind die meisten Gelehrten darauf, dass der Verweigerer des Gebetes getötet wird. Und das ist die Aussage von Malik und Al-Shafi'i und Ahmad und Abi Ubaid und andere. Und darauf weist, was in Sahihain ist, von Abi Sa'id al-Khudri, dass Khalid ibn al-Walid den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gefragt hat für die Tötung eines Mannes. Er sagte, nein, vielleicht ist er von diejenigen, oder vielleicht ist er, oder vielleicht betet er, besser gesagt. Ja? La, la'allahu an yakuna yusalli. Vielleicht ist er ein Betender. Dann sagte Khalid, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inni lam umar an unaqib an qulubin nasi wa la ashuqa butunahum. Khalid antwortete darauf, und wie oft gibt es einen Betender, der das mit seiner Zunge sagt, was nicht in seinem Herzen ist? Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mir wurde nicht befohlen, dass ich in die Herzen der Menschen schaue oder ihre Bäuche oder Bauch aufschneide. Okay? Und den Musnad von Imam Ahmad von Ubaidillah ibn Uday ibn al-Khiyar, dass ein Mann von den Ansar ihm erzählte, dass er denn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm um Erlaubnis gefragt hat für die Tötung eines Mannes von den Munafiqin. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bezeugte nicht das La ilaha illallah. Er sagte ja, yani mit seiner Zunge. Und kein Bezeugnis ist für ihn, sagte. Er sagt, ist er, betet er? Er sagte ja. Und kein Gebet ist für ihn. Er sagt, dies sind die Menschen oder dies sind diejenigen, bei denen oder die Allah azzawajal mir verboten hat, sie zu töten. Okay? Hier eine kleine Sache, weil wir haben, ich möchte hier kurz etwas hinzufügen, weil wir haben am Anfang, Allah azzawajal sagt, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ Lillah. Und bekämpft sie, damit es keine Fitna ist. Und die Fitna ist hier, wie Ibn Abbas und andere erklärt haben, der Schirk. Damit es kein Schirk ist und die Religion für Allah ist. Okay? Ich möchte hier kurz auf etwas antworten, was einer von einer Kufr-Aussage gesagt hat. Nämlich die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die geschützten Monate vorüber sind, dann tötet die Muschikin, wo immer sie findet. Ha? Und nimmt sie belagert sie und lauert ihnen von jedem Hinterhalt auf. Ha? Dieser Jahil und dieser A'udhu Billah, dass Allah Azza wa Jal, möge Allah Azza wa Jal ihn vernichten oder recht leiten, sagte, dieser Vers hat heute nichts zu suchen. Ha? Und als wir dann gesagt haben, dass diese Aussage Kufr ist, hat er behauptet, hat er sich in etwas, Zuflucht gesucht bei etwas, wo er gesagt hat, ja, dieser, ich meinte damit, dass er aufgehoben ist. Und das ist, wallahi, er zeigte noch mehr Jahl als sein Jahl auf. Und hier möchte ich kurz etwas zitieren. الإمام الشوكاني رحمه الله زاد وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطع أو جاحده والعامل على خلافه تمردا وعنادا أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله لعباده الإمام الشوكاني زاد Und das ist bestätigt in den islamischen Regeln, dass derjenige, der etwas, was absolutes Urteil, oder der es leugnet, oder der und derjenige, der im Gegenteil davon handelt, rebellierend und beharrend oder widersetzend, oder es für erlaubt erklären oder leichtsinnig oder ist leichtsinnig aus Leichtsinnigkeit, dieserjenige ist ein Kafir Billah und mit Scharia al-Mutahara, die reinige Scharia, die Allah für seine Diener wählte. Und Sulaiman ibn Abdullah ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagte, وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُجْمَعِ عَلَى حُرْمَتِهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَهُوَ كُفْرٌ اعْتِقَادِي لِأَنَّهُ يَجْحَدُ تَحْلِيلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ تَحْرِيمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجْحَدُ تَحْلِيلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ تَحْرِيمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا مُعَانِدٌ لِلْإِسْلَامِ Sulaiman ibn Abdullah ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagte, was aber das Erklären von Verboten, über dessen Verbot eine Einstimmigkeit herrscht, für erlaubt, oder das Gegenteil, das Erklären von Halal zu Haram, über dessen Halal eine Einstimmigkeit herrscht, so ist dies ein Kufr im Glauben, weil keiner leugnet das Erlauben von dem, was Allah und sein Gesandter erlaubt haben, oder das Verbieten von dem, was Allah und sein Gesandter verboten hat, außer einer, der sich den Islam widersetzt. Okay, das sagt er in Tawhid al-Khalaq, Seite 98. Okay, und es gibt sehr viele Aussagen darüber bei den Gelehrten, wo, yani, wenn wir damit auf anfangen, dann werden wir nicht fertig. Okay? Und Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah, sagte: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah, sagt, es gibt keine Uneinigkeit zwischen den Muslimen, dass der eine, wenn er offenkundig, wenn er zeigt, ja, die Leugnung oder die Ablehnung von den offensichtlichen Mutawatir, yani, sehr zahlreich überlieferten Pflichten, ja, wenn er das, die Leugnung davon oder die Ablehnung davon zeigt, von den offensichtlichen Pflichten, ja, oder die Verbote, die offensichtlichen, zahlreich überlieferten Verbote, wenn er das ablehnt oder leugnet, und dergleichen, dann wird er zu Taube aufgefordert, ansonsten wird er in der Scharia der Muslime als Kafir Murtad getötet. Okay? Und ich rufe hier nicht zur Tötung auf, das ist der Scharia Beweis, dass derjenige als Kafir ist. Okay? Das sagt er in Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah. Und das gleiche sagte auch al-Imam al-Mullah Ali al-Qari, rahimahullah, in Sharh al-Fiqh al-Akbar, Seite 138. Okay? Und Qadi Ayyad, rahimahullah, sagt: وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر عن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها. Qadi Ayyad sagt: Wir sagen definitiv mit den Takfir, yani den Kufr, von denjenigen, der leugnet oder ablehnt eine Regel von den, oder Grundsatz von den Scharia-Grundsätzen leugnet oder ablehnt, und von dem, was bekannt ist, was mit Gewissheit und mit den zahlreich Überlieferungen überliefert ist vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und von seinen Taten, wer all das oder irgendwas davon leugnet oder ablehnt, ja, und das, worüber ist eine Übereinstimmigkeit, eine verbundene, ja, mit Überlieferungsgästen von Prophet sallallahu alaihi wasallam oder von Salaf, ja, Übereinstimmigkeit herrscht, ja, über die eine, oder eine Sache, über die eine Übereinstimmigkeit herrscht, wie derjenige, ja, der die 5 Gebete leugnet oder die Zahl ihrer Rakaat und Sajdat. Ja, wer das leugnet, irgendwas, was so zahlreich überliefert wurde, oder wo es klar und deutlich und bekannt ist von Islam, ja, dann erklären wir ihn zu Kafir. Und Imam Ibn Battah, rahimahullah, sagt: فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. الإمام ابن بطة رحمه الله sagt: jeder, der etwas von den Pflichten, die Allah عز وجل in seinem Buch oder die sein Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat, die Allah azza wa jalla in seinem Buch verpflichtet hat, oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat, jeder, der etwas von diesen Pflichten unterlässt als Leugnung und Ablehnung, dann ist er ein Kafir mit klarem Kufr. Darüber zweifelt keiner mit Verstand, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Sagt er in Libana, Band 2, Seite 764. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt: Al-Imanu biwujub al-wajibat al-zahirat al-mutawatira wa tahrim al-muharramat al-zahirat al-mutawatira huwa min a'azam usul al-Iman wa qawa'id al-Din wal jahidu laha kafirun bil-Ittifaq. Der Iman mit der Verpflichtung von den zahlreich überlieferten Pflichten, offensichtlichen, zahlreichen überlieferten Pflichten und das Verbieten der zahlreich überlieferten offensichtlichen Verbote. Der Iman daran ist von den größten Grundsätzen des Imans und Grundsätzen der Religion. Und derjenige, der das leugnet, ist Kafir mit der Übereinstimmend. Übereinstimmend. Das sagte er, Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, in Majmu' al-Fatawa, Band 12, Seite 497. Und Imam al-Nawawi rahimahullah sagt, man jahada mujma'an alayhi fi nas. وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر والزنا ونحو ذلك فهو كافر ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم النكاح المعتدة وكما إذا أجمع أهل العصر على حادثة فليس بكافر. يعني أزاكت wer etwas über die eine Übereinstimmigkeit gibt und worüber es ein Wortlaut der Scharia gibt, wer das leugnet, und das ist von den offensichtlichen Angelegenheiten des Islams, über die Allgemeinheit und die speziellen Menschen alle wissen, wie Salah, Zakah, Hajj und Verbieten von Khamr und Zina und dergleichen, dann ist er ein Kafir. Und wer etwas leugnet, über die es eine Übereinstimmigkeit gibt, und die nur die speziellen Menschen wissen, ja, wie dass die Tochter des Sohnes, ja, von der Erbschaft mit der Leibestochter das Sechsel bekommt und so weiter, dann wird er nicht zu Kafir erklärt und so weiter. Wir erklärten nicht diese Person zu Kafir, sondern wir sagten, dass das, was er gesagt hat, Kufr ist. Und das ist eine klare Sache. Ich möchte hier kurz nur auf eine Sache eingehen, was er gesagt hat, dass es angeblich aufgehoben wurde. Und das ist wallahi sowas von lächerlich, dass ein Prediger in so einen Jahl, entweder ist er ein Jahil oder er ist ein Lügner. Und bewiesen, es ist schon mehrmals von ihm bewiesen worden, dass er ein Lügner ist, so wie er über Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini gelogen hat. Aber egal. Okay, ich gehe davon aus, dass er ein Jahil ist. Und das ist wallahi, er soll sich einer von zwei Übel aussuchen. Entweder ist er ein Jahil oder er ist ein Lügner. Die Leute der Salaf sagen, dass dieser Vers alles aufgehoben hat, was vorher war. Dieser Vers ist der letzte Urteil des Dschihads, das hinabgesandet wurde. Und nicht, er wurde nicht aufgehoben, sondern er, dieser Vers hat alles, was vorher ist, und vorher war aufgehoben. So sagt den Imam Ibn Jarir al-Tabari in Tafsir von der Aussage von Allah Azza wa Jal, so vergibt und verzeiht, bis Allah mit seinem Befehl kommt. Surat al-Baqara, Vers 109. Er sagt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala das Verzeihen von ihnen und das Vergeben von ihnen aufgehoben mit der Verpflichtung ihrer Bekämpfung, bis ihr Wort und das Wort der Gläubigen eins ist oder sie die Jizya geben, unterwerfend. Und dann zitiert er die Aussage mit der Naskh, mit der Aufhebung von Ibn Abbas und Qatada und Rabi' ibn Anas und andere. Okay? Und das gleiche sagt auch Ibn Kathir in den Tafsir von dem gleichen Vers, Surat al-Baqarah, Vers 109. Er sagt, er zitierte die Aussage mit der Aufhebung von Ibn Abbas und sagte, und das gleiche sagte auch Abu al-Aliya und Rabi' ibn Anas und Qatada und Saddi, dass dieser Vers aufgehoben ist mit Ayat al-Saif, mit dem Vers des Schwertes. Okay, und darauf weist die Aussage Allahs, bis Allah mit seinem Befehl kommt. Und jetzt frage ich diesen Unwissenden, sage ich ihm, was ist Ayat al-Saif? Schau einmal in den Tafsir nach und sag mir bitte, was ist Ayat al-Saif ist. Dieser Vers, von dem du behauptet hast, dass es aufgehoben wurde, ist Ayat al-Saif, dass alles andere aufgehoben wurde. Okay? Und der Ijma' darüber zitierte mehrere Leute von Ahlul Ilm. So sagte Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, in der Tafsir von Surat al-Jathiyah, Vers Nummer 14, spricht zu den Gläubigen, dass sie vergeben, dass sie diejenigen, die Allahs Tage oder an Allahs Treffen nicht hoffen, vergeben sollen. Er sagte darüber, und dieser Vers ist aufgehoben, mansuch yani, durch Allahs Befehl mit der Bekämpfung der Mushrikin. Und wenn wir sagen, und wir sagten, es ist mansuch, es ist aufgehoben, wegen der Ijma' der Leute, der Deutung, dass dies so ist. Das sagte Ibn Jarir al-Tabari. Und Al-Jassas, rahimahullah, sagte über die Aussage des Erhabenen, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعلنا لكم عليهم سبيلا. Wenn sie euch meiden und euch nicht bekämpfen und euch den Frieden geben, dann haben wir euch keinen Weg über sie gegeben. So den Nisa, Vers 90. Er sagt darüber, Al-Jassas rahimahullah, und wir kennen keinen von den Fuqaha, der den Kampf gegen diejenigen, die unsere Bekämpfung von den Mushrikin meiden, verbietet. Er kennt keinen von den Fuqaha, der die Bekämpfung von den Leuten, die unsere Bekämpfung meiden, verbietet. Sondern vielmehr ist nur die Meinungsverschiedenheit über die Erlaubnis, das Unterlassen ihrer Bekämpfung. Ob es erlaubt ist, sie nicht zu bekämpfen, nicht über dessen Verbot. Denn es herrscht eine Übereinstimmigkeit, das sagt Al-Jassas, rahimahullah, von allen, dass die Verbietung des Kampfes von diejenigen, von diesen Leuten, die unsere Bekämpfung meiden, aufgehoben ist. Er sagt, das ist eine Übereinstimmigkeit. Al-Shawkani rahimahullah sagt, وَأَمَّا غَزْوُ الْكُفَّارِ وَمُنَاجَزَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ وَحَمْلُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تَسْلِيمِ الْجِزْيَةِ أَوْ الْقَتْلِ فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الضَّرُورَةِ الدِّينِيَةِ. Er sagt, was die Angreifung der Kuffar und die Bekämpfung der Leute des Kuffers und sie dazu zu bringen zum Islam oder Übergeben der Jizya oder Kampfbetötung, so ist es zwingend in Dien bekannt. Und was gekommen ist, yani im Koran, über ihren yani Muada'a, yani Abkommen mit ihnen, oder sie, yani Waffenstillstand, oder sie zu lassen, wenn sie die Bekämpfung unterlassen, so ist dies aufgehoben mit der Übereinstimmigkeit oder mit der Einstimmigkeit aller Muslime, durch dem, was gekommen ist von der Verpflichtung der Bekämpfung gegen sie, auf jeden Fall, wenn man dazu imstande ist, sie zu bekämpfen und ihre Länder und sie in ihre Länder, yani, zu ihren Ländern zu gehen. Okay, das sagt Al-Shawkani, rahimahullah. Okay, und ich hole inshallah auch die Quelle. Er sagt das in der Sayyid al-Jarrar, okay, Band 4, Seite 518 und 519. Okay. Und die Übereinstimmigkeit zitierte auch Siddiq Khan mit den gleichen Wortlauten oder mit den gleichen Worten von Ash-Shawkani. Siddiq Hassan Khan. Schau Raud al-Nadiyya, Band 2, Seite 333. Okay? Und das gleiche sagt auch Ibn al-Qayyim rahimahullah. Das gleiche sagt auch Ibn al-Qayyim rahimahullah in Zad al-Ma'ad. Er sagt über den Dschihad, es war verboten, dann erlaubt, dann befohlen für diejenigen, der ihnen mit dem Kampf beginnt, dann befohlen für alle Mushrikin. Okay? Manche Gelehrten sagen, und das sind eigentlich Al-Zarkashi und As-Suyuti, nur diese zwei. Okay? Und As-Suyuti zitierte oder stützte sich auf die Aussage von Al-Zarkashi, die sagen, das ist Nas, er ist und nicht Nasch. Was ist Nas? Nas ist, dass der Urteil wieder nicht aufgehoben wird, sondern es kann wieder danach gearbeitet werden, wenn der gleiche Zustand wieder kommt. Ja, nee, es ist nur teilweise aufgehoben. Aber es ist über, es ist aber Ijma', dass dieser, das Ayatul Saif alles andere aufgehoben hat. Und das gibt auch Al-Zarkashi selber zu. Okay? Eine Sache hat er nur gesagt. Er sagt sogar, dass dieser Vers aufgehoben wurde durch den anderen Vers von Ahlul Kitab. Ha? Jedoch haben sie einmal Nasch gesagt und einmal Nasch. Das heißt, von dieser Übereinstimmigkeit, widersprach nur Al-Zarkashi und As-Suyuti stützte sich auf ihm. Okay? Jedoch keiner von den Gelehrten hat gesagt, dass dieser Vers in dieser Zeit nicht zu suchen hat, sondern er sagte nur, dass sie bekämpft werden, dass sie auf jeden Fall bekämpft werden, aber die Jizya ist auch eine Option. Das ist das Einzige. Okay? Aber gleichzeitig sagt As-Zarkashi, dass dieser Vers, okay, in Vers Nummer 5 von Surat Tauba, alles, was davor war, aufgehoben hat. Okay? Er sagt, damit ich das noch einmal verdeutliche, damit niemand eine Angriffsfläche mit Unwissenheit wieder nimmt und sagt. Er sagt, dass dieser Vers durch den Vers von den Ayatul Saif Ahlil Kitab aufgehoben wurde. Was ist Ayatul Saif Ahlil Kitab? Die Leute der Schrift ist, bekämpft diejenigen, قَاتِلُوا الَّذِينَ die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und das nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter وَلَيْحُرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ und sein Gesandter verboten hat und der Religion der Wahrheit nicht folgen, bis sie die Jizya unterwerfen geben. Okay? Er sagt, dass das aufgehoben hat, aber der Urteil bleibt im Endeffekt gleich. Okay? Aber sie sagen noch einmal, und das ist widersprechend der Aussagen von Sahaba und der Aussagen von den restlichen Gelehrten. Okay? Und es gibt ein sehr schönes Buch von Sheikh Abdul Akhir Hamad al-Ghunemi, wo er diese Sache sehr auf den Grund gegangen ist. Und Wallahi, wenn diese Leute nicht aufhören und wenn sie irgendwas sagen, Wallahi, wir werden sie fertig machen. Ich möchte jetzt nicht zu viel in der Aussage von As-Zarkashi reingehen und das davon behandeln und so weiter. Und ich möchte auch nicht die Aussagen von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zitieren und so weiter und so fort. Okay? Und abgesehen davon, seine Aussage widerspricht eine ganz wichtige Sache. Und das ist der Hadith der Ta'ifatul Mansura. Hadith der Ta'ifatul Mansura. Hadith der siegreichen Gruppe. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer zahlreichen Überlieferung, das ist dieser Hadith, hat die höchste Stufe der authentischen Hadith. Das ist ein Hadith Mutawatir. Es haben so viele Überlieferungsketten. Und es wurde von so vielen Sahaben überliefert, bis zu 14 oder 12 Sahaba haben diesen Hadith alleine mit verschiedenen Wortlauten überliefert, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Gruppe von meiner Umma wird niemals aufhören, auf der Wahrheit zu kämpfen. Es schadet sie nicht, wer sie widerspricht oder wer sie im Stich lässt, bis Allahs Befehl kommt und sie so sind und bis Isa ibn Maryam runterkommt und verschiedenen Wortlauten des Hadithes. Ja? Und seine Aussage widerspricht klar und deutlich das. Okay, und den Hadith, den wir hier von Ibn Rajab rahimahullah behandeln, ist eine Antwort auf diesen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, dann schützen sie ihr Gelder und ihr Blut von mir, außer mit das Recht des Islams und ihrer Abrechnung ist bei Allah Azza wa Jal. So, soll sich Sollen sich diese Leute etwas aussuchen? Und soll er mir eine Behauptung von einem Gelehrten der Salaf bringen, dass dieser Vers nur bestimmt war von in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist? Im Gegenteil, wie gesagt, schau, in welchen Tafsir du auch immer willst, dieser Vers hat alles, was davor war, aufgehoben. Wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, und wie Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir al-Qurtubi und al-Jassas und. Okay? Und es widerspricht klar und deutlich, das, was er sagt, widerspricht klar und deutlich diesen Hadith, das wir jetzt hier behandeln. Und deswegen habe ich hier kurz darauf antworten wollen, damit keiner irgendwie kommt und sagt, nein, das ist nicht so und so. Okay? Und es widerspricht auch eine klare Sache, die von Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist, wie Imam al-Tahawi sagt, وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Hajj und Jihad gehen weiter bis يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Okay, so soll er uns bitte nicht irgendwie sagen, nein, das hat nichts verloren. Wir sind verpflichtet, in alle Länder das ist, den Islam zu bringen. Und wir sind verpflichtet, Jihad und Talab, von den Arten des Jihads, ist Jihad und Talab, Angriffsjihad, offensiver Jihad. Und das ist Fardu Kifaya normalerweise. Aber wir sind heute in so einem Zustand, dass wir beschäftigt sind mit dem Verteidigungsjihad. Okay? Und wer diesen Urteil leugnet, ist ein Kafir. Und das ist wieder noch einmal für die Juhal, das ist ein allgemeiner Takfir. Weil die Gelehrten, wie Sheikh al-Islam und Taymiyyah sagen, die Gelehrten sagen, und ist in der Aussage der bei den Fuqaha sagen, wer so und so sagt, ist ein Kafir. Das bedeutet aber nicht, dass die bestimmte Person, die das gesagt hat, Kafir ist. Okay? So sollen sie gut darauf aufpassen, was sie den Leuten erzählen und wie sie den Leuten was erzählen, denn Wallahi, wir stehen für sie. Und jede Falschheit werden wir darauf antworten und wir werden sie vernichten, bi'idnillahi azza wa jal, mit den Argumenten der Scharia. Und dass ich das hier zitiere und dass ich hier sage, bedeutet nicht, dass ich diesen bestimmten Angriff oder dieser Sache dafür oder dagegen bin und bedeutet auch nicht, dass ich dazu aufrufe, dass die Menschen irgendwas hier in diesem Land machen oder so, sondern ich zeige Allahs Urteile auf. Okay? Und ich zeige, dass das, was diese Person gesagt hat, falsch ist und Kuffer ist. Okay? Das muss aber nicht bedeuten, dass ich zu irgendwas aufrufe. Okay? Das reicht für heute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاك